Crazy von Benjamin Lebert, gelesen vom Autor. Vielen Dank, ich freue mich total. Ich muss euch leider aber sagen, dass ich tierisch nervös bin. Und deswegen fange ich jetzt einfach gleich an. Das ist, glaube ich, das Beste. Hier soll ich also bleiben. Wenn möglich bis zum Abitur. Das ist der Vorsatz. Ich stehe auf dem Parkplatz des Internates Schloss Neuseelen und schaue mich um. Meine Eltern stehen neben mir. Sie haben mich hierher gebracht. 4 Schulen habe ich nun hinter mir und diese hier soll meine 5. werden. Diese 5. soll es dann endlich schaffen, aus meinem verfluchten Mathematik-6er einen 5er zu machen. Ich freue mich schon darauf. Schon im Voraus haben sie Briefe und Ermutigungen geschickt, allesamt nach dem Motto: Lieber Benjamin, komm nur zu uns, da wird es schon besser. Viele vor dir haben es auch geschafft. Natürlich haben sie das. Es sind immer genug Schüler da, als dass es nicht der ein oder andere doch schaffen würde. Das kenne ich schon. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin 16 Jahre alt und wiederhole gerade die 8. Klasse. Und so wie es aussieht, schaffe ich es schon wieder nicht. Meine Eltern sind beide angesehene Leute, Heilpraktikerin und Diplom-Ingenieur. Die können es sich nicht leisten, eine Feier zum qualifizierten Hauptschulabschluss zu geben. Das muss mehr sein. Nun gut. Deswegen bin ich also hier, mitten im Schuljahr, vor den Toren eines Internates. Meine Mutter reicht mir einen Brief, ich soll ihn später dem Internatsleiter geben, zur genaueren Erklärung meiner Person. Ich nehme einen Koffer und warte auf meinen Vater. Er steht noch hinten beim Auto und sucht irgendwas. Ich glaube, ich werde ihn vermissen. Natürlich haben wir uns auch oft gestritten, aber nach einem anstrengenden Schultag war er stets der Erste, der mich mit einem Lächeln empfing. Wir gehen hoch ins Sekretariat. Von innen ist das Internat fast noch unfreundlicher als von außen. Unendlich viel Holz, unendlich alt, unendlich Rokoko oder so. In Kunstgeschichte bin ich ebenso schwach wie in Mathematik. Meine Eltern mögen das Gebäude. Sie sagen, der Klang der Schritte auf dem Holzbelag sei schön. Was weiß ich schon davon. Im Sekretariat erwartet uns eine dicke Frau. Sie heißt Angelika Lerch. Pausbacken und mächtig steht sie vor mir. Ich fürchte mich. Sie schenkt mir ein paar Aufkleber vom Internat. Überall ist ein Adler abgebildet, der lacht und einen Schulranzen trägt. Darunter steht in kursiv gedruckter Schrift: Internat Neuseelen, der Beginn einer neuen Schulära. Ich werde sie meinen Eltern schenken. Sollen sie sie in die Küche pappen oder ach, weiß Gott wohin. Angelika Lerch reicht mir die Hand und heißt mich im Schloss willkommen. Sie sei selbst schon 30 Jahre hier und habe sich noch nie beklagt. Ich beschließe darauf, nicht zu antworten. Neben meinen Eltern nehme ich auf einem rotbraunen Kanapee Platz und schmiege mich ungewöhnlich nah an sie heran. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Doch es tut gut, sie sind warm und ich fühle mich beschützt. Ich nehme die Hand meiner Mutter. Der Internatsleiter sei gleich persönlich hier, um mich in Empfang zu nehmen, sagt Frau Lerch. Sie kneift sich dabei die Nasenflügel zu. Nun ist es also nicht mehr zu ändern. Nun sitze ich hier und werde bald abgeholt. In meinem Verdruss schaue ich auf den Boden, doch ich sehe den Boden nicht. Ich sehe, ach, ist ja eigentlich auch egal. Kurze Zeit für ein Spezi. Ah, besser. Knapp 5 Minuten sitze ich hier, dann kommt der Internatsleiter. Jörg Richter ist ein junger Mensch, um die 30 schätze ich ihn, vielleicht auch ein bisschen älter, ungefähr 1,85 Meter groß, sein schwarzes Haar ist in der Mitte gescheitelt, sein Gesicht sieht freundlich aus. Er kommt herein und lässt sich auf den nächstbesten Stuhl fallen, dann, als hätte er es vergessen, springt er wieder auf, um uns zu begrüßen. Seine Hand ist feucht. Er bittet uns, mit in sein Büro zu kommen. Es ist nicht weit vom Sekretariat entfernt. Unterwegs achte ich auf den Klang des Holzbelags. Ich finde ihn nicht schön. Aber wen interessiert das? Kaum in seinem Büro angekommen, schenkt mir Herr Richter ein paar Aufkleber vom Internat. Sie sind moderner als die von Frau Lerch.